Und seit Jahren hab ich immer noch denselben Traum. Ich würd gern sagen, ich hab immer noch dieselbe Frau. Es ist schwierig zu erklären, ich habe Schluss gemacht, denn ich liebte sie nicht mehr. Kein Frieden in mein Herz, weil ich noch an sie denk. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ich schreib, fühle ich mich ein bisschen frei, doch ich spitte nicht mehr. Ich bin umgezogen und wohne jetzt zwischen den Snares. Und bleibe wach, find kein Schlaf in der Nacht, weil das Leben auf der Straße uns wahnsinnig macht. Hier ist es kalt und die Knochen sind weich, denn wir leben in der Gegend, wo die Sonne nicht scheint. In der Gegend, die Ghetto wirkt wegen Hartz IV. Hier sind die Lungen schwarz, als wären sie tätowiert. Dieses Leben ist die Kugel nicht wert. Wir sind Masochisten, meine Jungs suchen den Schmerz und suchen den Hass und sie finden ihn auch. Dieses Leben ist trist und grau und deswegen hab ich keine Pläne. Wo ich lebe, haben alte Menschen keine Zähne, aber eine Seele. Und die Freude ist nah, denn die Träume sind da. Bis wir merken, hier werden die Träume nicht wahr. Die meisten meiner Leute sind arm. Und würde ich nicht rappen, wär ich heute nicht da. Ich schwör's, ich hab die Wahrheit gesagt. Wir arbeiten hart, doch wir arbeiten schwarz, weil das Geld fehlt. Diese Menschen sind arm. Wo ich aufgewachsen bin, sind die Wände bemalt. Und ich denke nicht nach, doch bin reich an Ideen. Ich habe Moves gebracht, die keiner versteht. Ich schreib, was ich seh, schreib ohne Beat, dass die Heimat nicht in der gleichen Zeitzone liegt und nach Steinkohle riecht. Was ist los mit mir? People of Color ist tot, was ist bloß passiert? Ich bin fokussiert und das selbst ohne Kraft. Hier hat jeder schon an Selbstmord gedacht, weil hier keiner zufrieden ist. Ich frag mich jeden Tag, warum ich nicht in meiner Heimat geblieben bin.